Den Kampf gegen Schmutz und Schund in Wort und Bild werden wir rücksichtslos weiterführen. Zur Verwirklichung des großen Ziels, zur Schaffung der freien deutschen Persönlichkeit, wollen wir auch, soweit wir zuständig sind, unser Recht gestalten. Soweit das Reich zuständig ist, an der Rechtsgestaltung mitwirken. Wir werden Gesetze schaffen zur Erhaltung des kleinen und mittleren bäuerlichen Besitzes. Wir stehen bereits mit Preußen im Gedankenaustausch über eine gesetzliche Regelung der Frage, wie durch eugenische Sterilisation Familien, in denen das Gewohnheitsverbrechertum, gewohnheitsmäßiges Trinken oder geistige Minderwertigkeit und Geisteskrankheit erblich sind, zum Aussterben gebracht werden. An der Umgestaltung des Straf- und Zivilrechts und unseres gesamten Prozessrechts und der Veranstaltung germanischer Rechtsgedanken wollen wir tätig mitarbeiten. Der Verwirklichung des oben gesteckten Zieles soll auch die Rechtspflege dienen. Insbesondere wird dem Strafvollzug unser besonderes Augenmerk zugewendet werden. Verbrechen, die Todesstrafe die einzig annehmbare Sühne bedeuten kann, werden auch durch Vollziehung dieser Strafe geahndet werden.